Guten Morgen. Guten Morgen. I'm going to tell you the end of the story. Ich erzähle dir das Ende der Geschichte. As I was sitting there on my chair, spending time with Jesus and complained, als ich so in meinem Stuhl saß, Zeit mit Jesus verbrachte und mich beschwerte, suddenly I realized how my complaining was displeasing God. Stellte ich plötzlich fest, wie sehr meine Beschwerde Gott missfiel. Once I realized that my complaining was actually displeasing to God, als ich realisierte, dass sich mein Beschweren Gott missfiel, here's what I did. Machte ich Folgendes. I said, Lord, I'm really sorry. Ich sagte, Herr, es tut mir wirklich leid. I actually have messed up. Ich habe es wirklich vermasselt. What I did was wrong. Was ich tat, war falsch. I should not complain. Ich sollte mich nicht beschweren. I mean, all I had to do is just spend some time working, paint the house and do some stuff. Alles, was ich tun müsste, wäre einfach etwas Zeit mit Arbeiten, mit dem Malen des Hauses zu verbringen. And I show such an immature attitude. Und ich zeige so eine unreife Haltung. I said, Lord, I'm really sorry. Ich sagte, Herr, es tut mir wirklich leid. But listen. Hör zu. What just happened at that very moment? Was genau in diesem Moment geschah? I was confronted with truth. Ich wurde mit Wahrheit konfrontiert. Truth is in my attitude was immature, it was not Christ-like. Die Wahrheit war, dass mein Verhalten unreif und nicht christlich war. It was even sinful. Es war sogar sündhaft. Because the Bible says complaining is sin. Da die Bibel sagt, dass sich Beschweren Sünde ist. I knew that time is an important factor. Ich wusste, dass Zeit ein wichtiger Faktor ist. Experience and practice is what's going to make truth and grace work in your life for maturity. Erfahrung, Praxis bewirkt, dass Wahrheit und Gnade mein Leben zur Reife bringt. So, here's what I actually said. Ich sagte also Folgendes. Lord, I recognize the truth. Herr, ich habe die Wahrheit erkannt. I've been wrong. Ich lag falsch. I said, Lord, I thank you so much. Herr, ich danke dir so sehr. That I can take your grace, suddenly to live with condemnation, guilt and shame. Dass ich deine Gnade empfangen darf und nicht mit Verdammnis, Schuld und Scham leben muss. But I said. Ich sagte. I know, Lord, that grace and truth only works in my life if I have time to practice. Ich weiß, Herr, dass Gnade und Wahrheit nur in meinem Leben funktionieren, wenn ich Zeit zum Umsetzen habe. Will you give me a real opportunity to practice a good attitude? Also sagte ich, Herr, gibst du mir eine echte Möglichkeit, eine gute Haltung zu praktizieren? Do you know what happens? Weißt du, was geschah? Soon after, when everybody else got up. Gleich nachdem alle aufgestanden waren. And after we had breakfast. Und wir frühstückten. Debbie's best friend said to me. Sagte Debbies beste Freundin zu mir. We're having people come soon to look at the house. Bald kommen Leute, um das Haus anzuschauen. But we have a problem. Wir haben aber ein Problem. The toilet is blocked. Die Toilette ist verstopft. I don't remember the house. I think it had 6 bedrooms. Ich weiß nicht mehr so genau, aber ich glaube, das Haus hatte 6 Schlafzimmer. A big house with a lot of toilets. Ein großes Haus mit vielen WCs. So I said, okay, this is my chance to practice. Ich sagte, das ist meine Chance zu praktizieren. Practice a good attitude. Eine gute Haltung zu praktizieren. I've seen the truth. Ich habe die Wahrheit gesehen. So take grace. Ich nehme die Gnade. I began to unblock the toilet. Ich fing an, die Toilette zu reparieren. But the problem is that the whole system in the whole house got blocked. Das Problem war, dass das ganze System im Haus verstopft war. Toilet bowl was full of poop. Die Toilettenschüssel war voller Kacke. And as I began to try to unblock it, und als ich begann, alles zu deblockieren, the water with poop splashed into my face. Spritzte das ganze Wasser samt dem Kot in mein Gesicht. The moment I realized, in diesem Moment realisierte ich, now I can take grace. Jetzt kann ich Gnade nehmen. To also practice again. Und noch einmal praktizieren. To look truth into the eye and say, that immature attitude I will not have anymore. Der Wahrheit ins Auge sehen und sagen, diese unreife Haltung will ich nicht mehr haben. And you know what? Und weißt du was? It is incredible. I was literally spending hours unblocking that stinking smelly toilet with the most incredible joy in my heart. Es ist unglaublich. Stundenlang deblockierte ich diese stinkend riechende Toilette mit der unglaublich größten Freude in meinem Herzen. Because I now had the opportunity to practice and to mature. Weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, zu praktizieren und zu reifen. And I will never forget this experience. Ich werde diese Erfahrung nie vergessen. Because it worked something inside of my heart and my attitude that brought a lot of maturity. Weil es in mir arbeitete, in meinem Herzen und in meiner Haltung, was mir viel Reife brachte. When you see the truth, wenn du die Wahrheit siehst, you need to take grace and keep practicing. Musst du die Gnade annehmen und praktizieren. Always accept grace and truth from the Lord and always give it to the others. Akzeptiere immer die Wahrheit und die Gnade des Herrn und gib sie anderen weiter. You know, it's so important. That's one of the reasons why the church is people who need one another. Weißt du, es ist so wichtig. Das ist einer der Gründe, warum Gemeinde bedeutet, Menschen brauchen einander. My friend, I don't believe church is sitting in a meeting once a week together. Mein Freund, ich glaube nicht, Gemeinde ist, einmal in der Woche in einem Treffen zusammenzusitzen. One of the reasons why there is no maturity, because there is no living together. Das ist einer der Gründe, warum es keine Reife gibt, weil es kein Zusammenleben ist. So we never face the truth and we never receive grace. Wir schauen der Wahrheit nie in die Augen und empfangen nie Gnade. We learn to live with the body of Christ. Aber wenn wir lernen, mit dem Leib Christi zusammenzuleben, way that is true Christ-like or how Christ taught us to live, und zwar so, wie es war, wahrhaftig christlich ist oder so, wie es uns Christus gelehrt hat, you're not afraid to face the truth. Dann haben wir keine Angst, uns mit der Wahrheit zu konfrontieren. Hey, this attitude has been wrong. Hey, diese Haltung war falsch. This thing has been sinful. Diese Sache war sündhaft. But we don't do it without grace. Wir machen es nicht ohne Gnade. So we say, okay, listen guys. Wir sagen, hey Leute, hört. Let's face the truth. Schauen wir der Wahrheit ins Auge. Let's unconditionally love and forgive one another. Lieben und vergeben wir uns gegenseitig bedingungslos. Let's truly care for one another. Kümmern wir uns ehrlich einander. Extend grace and cover multitudes of sin. Schützen wir Gnade aus und bedecken damit viele Sünden. And give time to practice it. Geben wir uns Zeit, das zu and we will be a people and a church that is mature. Und wir werden ein Volk und eine Gemeinde sein, die reif sind. That's the end of this series. Das ist das Ende der Serie. Grace, truth, time. Gnade, Wahrheit, Zeit. See you tomorrow. Bis morgen.